Deutschlandradio Kultur, Sie hören den Kompressor und ich habe erstmal eine gute Nachricht für alle Kinofreunde. Fatih Akin hat 5 Jahre nach Soul Kitchen einen neuen Spielfilm gedreht. Der heißt The Cut, hatte gestern seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig und zugeschaut für uns hat Anke Lewicke. Buongiorno. Hallo. Frau Lewicke, erstmal zum Stofflichen. Der Filmheld heißt Nazareth. Wer ist denn das und was muss der bewältigen? Ja, also im Mittelpunkt steht dieser Held, das ist ein armenischer Dorfschmied, den wir über 8 Jahre während einer Odyssee des Schreckens begleiten. Also wir lernen ihn 1915 als glücklichen Vater von Zwillingstöchtern kennen. Das ist so ein schönes Familienleben, was wir da gezeigt bekommen. Dann zieht die Türkei in den Ersten Weltkrieg und der Vater wird eben von türkischen Soldaten verschleppt. Er überlebt ein Massaker, also der Schnitt in der Kehle war nicht tief genug. Deshalb konnte er überleben. Leben, aber seitdem ist er stumm. Dann findet er Zuflucht in einer Seifenfabrik in Aleppo. Da erfährt er, dass seine Frau ums Leben gekommen ist, aber dass seine beiden Töchter noch leben. Und nun beginnt eine ganz dramatische Suche, die von Syrien über Kuba in die USA führt. Und aus diesem Stoff wollte Fatih Akin eben ganz großes Kino machen. Das sollen Western sein, Roadmovie, Migranten-Epos, aber vor allen Dingen auch Kinomärchen. Deshalb fängt der Film mit den Worten an, Once Upon a Time. Und ein sehr harter erzählerischer Rahmen, der Genozid der Türken an den Armeniern bis heute ein heikles Thema. Regisseur Akin hat ja türkische Wurzeln, also Wurzeln im Volk der Täter. Wie gelingt es ihm denn, das Ganze aus der Opferperspektive zu erzählen? Also er drückt sich inhaltlich wirklich nicht um sein Thema. Er zeigt die Verbrechen der türkischen Soldaten, zeigt, wie sie die wehrlosen männlichen Armenier regelrecht abschlachten. Er zeigt eben, wie ihre Frauen und Kinder qualvoll in der Wüste verdursten, weil eben die Türken überhaupt nicht helfen. Also politisch ist der Film aufrichtig auf der richtigen Seite, aber es gibt so eine Naivität in der Inszenierung. Also zum Beispiel, wenn er das Todescamp nachstellt, dann sieht man so regelrecht die graue Schminke auf den Gesichtern der verdursteten Frauen und Kindern. Und einmal sieht man auch so blau angelaufene Leichen in einem Brunnen. Also das ist so ein bisschen der hilflose Versuch, mit naturalistischen Bildern dieses Grauen zu zeigen. Aber es funktioniert nicht so richtig. Und das hängt auch sicher damit zusammen, dass es dann ein Tonfall vom Melodram ist. Dadurch findet eine Banalisierung statt. Und vielleicht glaubt Fatih Akin einfach auch zu sehr an die trostspendende Kraft des Kinos. Also einmal sieht sein Held in einem Wanderkino The Kid von Chaplin und dann ist er ganz gerührt. Und genau das will Fatih Akin auch. Er will uns rühren. Aber ich weiß nicht, ob das so das angemessene Gefühl bei diesem Thema eigentlich ist. Akin will ja die ganz große Erzählung. In der Tat, in unserem Filmmagazin Vollbild hat er am Samstag das hier gesagt. Der Film ist eine reine Liebeserklärung an das Kino, mit dem ich groß geworden bin. Mich haben Leute wie Scorsese sozialisiert und Coppola und Bertolucci und Polanski und Walter Hill und Eastwood. Und das ist also meine ganz persönliche Reise durch das Weltkino. Soweit Fatih Akin. Frau Lewicke, geht's Akin also eher darum, wie er die Geschichte erzählt, als jetzt um das brisante politische Thema? Ja, oder er kriegt das politische Thema eben nicht so groß erzählt, wie er es gerne möchte. Und die Regisseure, die er da zitiert, die arbeiten natürlich auch mit einem ganz anderen Budget. Ich meine, 16 Millionen ist natürlich viel, viel Geld für deutsche Verhältnisse. Aber trotzdem, für so ein Geschichtsepos braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, um eben die Türkei, das Osmanische Reich, Syrien, Kuba und die USA wieder auf der Leinwand auferstehen zu lassen. Und das Ganze wirkt doch sehr kulissenhaft. Das sind so Kostüme, die kommen so frisch von der Garderobenstange und wenn der Held dann einmal Zwangsarbeit leisten muss, dann sieht man das gar nicht, wie schlimm es ist, in der glühenden Sonne, in der Hitze zu arbeiten. Da sieht man einfach nur so ein paar Männer da so Steine hacken und man fragt sich auch die ganze Zeit, warum die Armenier Englisch reden müssen. Also das wirkt dann noch komischer, wenn der Film dann im letzten Drittel in Amerika spielt und dann der Held auf einmal das Englische nicht mehr versteht. Und zudem gibt es ein dramaturgisches Problem, die Hauptfigur Hauptfigur macht im Grunde gar keine Entwicklung durch. Bei dem, all dem Leid, was dieser Dorfschmied erfährt, er bleibt immer gleich. Nur einmal bekommt man mit, dass er sich von seinem christlichen Glauben verabschiedet. Dann guckt er grimmig in den Himmel. Ja, und man fragt sich die ganze Zeit, weil der Film so konventionell ist, wo ist eigentlich da der Fatih Akin, der so eine Erzählwut normalerweise hat, der so eine Wucht gerade in so Filmen wie Gegen die Wand hatte. Diese Wucht eben fehlt mir hier eben. Eben, bei mir macht sich große Enttäuschung breit, leider. Gerade, und ich konstatiere, er hat sie jetzt nicht überzeugen können mit diesem Film, ja? Nein, hat er leider nicht. Was schade ist, weil ich wirklich Fatih Akin schätze und weil ich auch seinen Mut einfach mag, so in Deutschland Kino zu machen und einfach mal so die Bilder sprechen zu lassen, mehr zu wollen, Überhöhungen, Stilisierungen liebt. Aber das schafft er hier leider alles nicht. Wie waren denn die Reaktionen in Venedig? So, die Reaktionen waren verhalten, es gab viele Diskussionen und was ich ganz interessant finde, ich habe hier einen Kritikerspiegel und einen Publikumsspiegel vor mir liegen, das gibt es jeden Tag in einer italienischen Zeitung und das Publikum ist dem Film noch viel kritischer gegenüber eingestellt als doch dann die Presse, weil die Presse letztlich dann doch schätzt, dass ein Regisseur dieses Thema endlich mal angeht. Anke Lewicke über Fatih Akins neuen Film The Cut, gestern mit der Weltpremiere in Venedig und Kinostart bei uns ist der 16. Oktober. Danke, Frau Lewicke. Bitte.